Es muss sich angefühlt haben wie ein Staatsbesuch, als Ex-US-Präsident Barack Obama gestern Abend zu Gast in Köln war, beim World Leadership Summit. Aber was hat Obama uns Europäern eigentlich heute noch zu sagen? Das frage ich unseren NRW-Korrespondenten Moritz Küpper. Morgen, Herr Küpper. Guten Morgen. Ton, Bild und Fernsehaufnahmen waren während der Veranstaltung strengstens untersagt. Warum eigentlich? Nun, das waren die Vorgaben, die laut Veranstalter die Partei, das Team Obama gemacht haben und die auch nur für dessen Auftritt gestern, dieses einstündige Interview, galten. Alles andere wurde gefilmt, wird den Gästen dann auch oder wurde denen auch später als Video dann zur Verfügung gestellt. Aber überall an den Eingängen, an den Türen, da hingen so große Zettel. Während des Interviews mit Barack Obama keine Fotos oder Videos stand da. Aber privat, da wurden gestern Abend Aufnahmen gemacht, Selfies geschossen. Als er dann auf die Bühne getreten ist, da waren, glaube ich, fast alle Handys da in der Luft. Und es wurde ehrlicherweise auch getwittert, ich habe das gesehen, aber kommerziell oder auch für die Berichterstattung, beispielsweise für uns, war der Auftritt tabu. Offiziell hieß es, gestern Abend sollten Führungskraft und Visionen für die Zukunft entwickelt werden. Barack Obama hat keine Rede gehalten, Sie haben es gesagt, aber er wurde auf der Bühne interviewt. War das denn in irgendeiner Form inspirierend oder vor allen Dingen nur Yes, we can, Teil 2? Ehrlicherweise würde ich sagen, letzteres, aber wahrscheinlich war es eine Mischung aus beiden. Also es war natürlich die Person Obama, die Persönlichkeit Obama, die fasziniert hat. Und das, ja, das war schon spürbar, eben trotz der großen Halle und der etwa 14.000 Menschen, die dort waren. Da konnte man schon sein Charisma, seine lockere Art, die gleichzeitig bedeutend ja daherkommt, das hat man schon gemerkt. Inhaltlich war es keine große Rede. Es war ja eher, Sie haben es gesagt, ein lockeres Geplänkel, ein Austausch. Obama hat von seiner Familie erzählt, von seiner Zeit im Weißen Haus. Es ging aber auch um Themen, politische Themen, wie beispielsweise soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit für Frauen und Männer. Und am konkretesten wurde es, so fand ich es zumindest, noch beim Thema Klimawandel. Obama lobte da gestern das Engagement der jungen Menschen, sagte, der Klimawandel sei nichts, was in 50 Jahren stattfinde. Es geschehe genau jetzt und der Kampf gegen die Klimaerwärmung könne man, Zitat, nicht alten Leuten überlassen, auch nicht mir. Er bedauerte, dass die USA das Pariser Klimaabkommen verlassen haben, aber er sei, wieder Zitat, zuversichtlich und vorsichtig optimistisch, dass die USA im Klimaschutz bald wieder führend sein werden. Natürlich sei die derzeitige Haltung der US-Regierung frustrierend, aber man dürfe beispielsweise nicht vergessen, dass etwa der Staat Kalifornien alle Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen umsetzt. Obama war als Präsident in Deutschland vorher bereits, 2008 sogar als Präsidentschaftskandidat. Mhm. Da hat er viele Menschen begeistert. 200.000 vor der Siegessäule in Berlin. Dieses Mal haben viele über 100 Euro bezahlt für Karten, um überhaupt dabei zu sein. Mhm. Wie haben Sie denn die Menschen gestern nach seinem Auftritt erlebt? Es wurde ehrlicherweise sogar teilweise viel mehr Geld bezahlt, wenn man den Veranstaltern glauben darf, bis zu 5.000. Auf der anderen Seite habe ich gestern auch ganz viele getroffen, denen Karten geschenkt wurden, weil das Ganze ja auch recht kurzfristig war. Vor drei, vier Wochen gab es die erste Ankündigung. Aber die Menschen gestern, die waren begeistert, die waren fasziniert. Das war schon spür, aber auch hörbar. Ich fand es genial. Ich finde ihn einfach total faszinierend. Ein paar Sprüche habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, was er so gesagt hat von seinen Visionen. Empowerment, ja, junge Generation, fand ich einfach alles genial. Ich finde, dass er so mega souverän aufgetreten ist und wie er das gemacht hat, das war einfach in sich selbst geschlossen halt. Ja? Also ganz ein Mensch, der einfach genau weiß, was so eine Vision hat und der in eine Pfanne guckt halt. Ja? Ja, war schon unfassbar, den live zu sehen, nicht nur mal im Fernsehen, war auf jeden Fall inspirierend. Da kam das Wort. Formal war Obama ja nur ein Redner unter vielen. Da gab es gestern Startup-Investoren, Motivationscoaches, Buchautoren haben da gesprochen. Aber als Obama fertig war, kurz nach 21 Uhr, da hat sich die Halle dann doch auch schnell geleert. Also es ging schon um seinen Auftritt da gestern. Bisher war Obama stets Gentleman. Es gab von ihm bisher kaum direkte Kritik an seinem Nachfolger, an Donald Trump. War das gestern eigentlich anders? Ja und nein. Also aus direkte Äußerungen zu Donald Trump sind ja im Hinblick, das machen US-Präsidenten generell nicht, erst recht nicht im Ausland, das ist schon irgendwie verpönt. Aber an vielen Stellen war es dann doch schon spürbar, wer gemeint war. Ich habe das Thema Klimaschutz angesprochen, da stand die Person Donald Trump gefühlt eigentlich mit im Raum. Das T-Wort fiel natürlich nicht. Aber danach habe ich dann auch den einen oder anderen gestern gefragt, da wussten schon viele direkt, um wen es ging. Ich konnte es merken, wer gemeint ist. Ja, die Leute, denen Fakten nicht so wichtig sind, ja, die nicht zuhören und einfach nur ihre Gedanken raushauen. Das war er. Also, das war Donald Trump, der da gestern angesprochen wurde. Obama hat auch ziemlich klare Worte, nicht nur zum Klimawandel, sondern eben auch zu diesen alternativen Fakten gefunden. Er hat gesagt, eine Demokratie definiert sich darüber, dass sie unterschiedliche Meinungen zulässt, aber sie kann nicht funktionieren, wenn man grundlegende Fakten in Frage gestellt. Heute kommt er nach Berlin, spricht mit Bundeskanzlerin Merkel. Gestern Abend war in Köln Ex-US-Präsident Barack Obama. Das war aus Köln, Moritz Küpper. Herzlichen Dank.